herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios-Wochensicht, diesmal die Woche 9, 2014. Und manchmal siegt die Unvernunft. Toll. Mehrere Themen sind da davon betroffen. Ich fange mal ganz, wie immer, ganz locker an, ja. Nein, ich habe diesmal schwierigstes Thema, sage ich mal, an den Anfang gestellt, ja, da wo ich mich immer so aufregt, das Thema, ja. Die Schande und die Gleichschaltung der Massenmedien, ja, geht weiter. Ich habe letzte Woche ja schon drüber berichtet und ich muss sagen, ich bin schockiert, wie die Medien über die Krise in der Ukraine berichten, ja. Und wenn ihr jetzt sagt oder denkt, ich würde meinen, sie würden nicht genug gegen Russland hetzen, dann habt ihr genau falsch gelegen. Ich finde es nämlich unglaublich, wie hier die Ressentiments aus dem Kalten Krieg bedient werden von den Massenmedien. Und als ich auf die Welt kam, ja, war der Kalte Krieg noch im Gange. Ja. Und damals hat man es eben nicht besser gewusst. Ja. Also bei dieser Krise hier, da war ich von Anfang an ein Beobachter und habe mir das genau angeschaut. Und ich muss sagen, ich bin entsetzt, wie hier Tatsachen verdreht werden in den westlichen Medien, wie hier wichtige Fakten verschwiegen werden oder so unprominent platziert werden, dass man sie als normaler Konsument, wenn man da nicht gezielt danach schaut, überhaupt gar nicht erkennen kann. Ja. Ich könnte jetzt viele Beispiele bringen, aber ich sag's ganz ehrlich, ich resigniere vor der Meinungsmacht der Massenmedien, ganz einfach, denn ich müsste so viele Einzelheiten, Fakten erklären, da sehe ich mich nicht dazu imstande, das zu tun. Ja. Vielleicht fehlt mir auch die nötige Fachkompetenz, um das richtig rüberzubringen, aber es ist so ein großer Pulk von Informationen, die hier falsch sind, die, wo Lügen in den westlichen Medien verbreitet werden, wo falsche Fakten verbreitet werden oder wo Fakten unterschlagen werden. Ja, ein Fakt muss ich allerdings nennen, da ich auch Bekannte habe, die in der Ukraine sind, und da kann ich sagen, dass ein großer Teil der Bevölkerung, ja, pro-russisch eingestellt ist und das Ganze hier genau andersherum sehen, als die westlichen Medien uns das gerne glauben machen wollen. Nämlich, dass zum Beispiel für diese Leute dort der Umsturz, der dort stattfand, illegal war. Diese Leute bezeichnen die Aufständischen, die jetzt die Regierung übernommen haben, als radikale Nationalisten, ja, da gehen Verbindungen bis in die Svoboda mit rein, ja, also ganz harte Vorwürfe von diesen Leuten dort. Und mehrere Städte haben auch um Hilfe gebeten, Russland um Hilfe gebeten, unter anderem auch die Krim eben. Die hat sich, das ist ja ein autonomes Gebiet, eine autonomische Republik, sagen wir mal, ja, schon immer gewesen übrigens. Und hier hat der Präsident jetzt quasi sich abgespaltet von der Ukraine und bittet eben Russland um Hilfe, ja. Und inwiefern das völkerrechtlich dann eben richtig ist oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber wie hier darüber berichtet wird, ist schon ziemlich heftig. Ja. Also es wird eine Abspaltung geben, das steht fest. Man kann nicht von den Menschen verlangen, dass eine Regierung, die in ihren Augen nicht legitimiert ist, die mit Gewalt die Regierung übernommen haben, eben mit richtiger Gewalt, ja, das Ganze gesteuert haben, die im russischen TV-Sender RT News wird auch immer wieder von Neonazis gesprochen, die die Regierung jetzt übernommen haben. Und so sind auch die Aussagen von Bekannten aus der Ukraine. Und da muss ich ganz klar sagen, ich bin entsetzt, dass der Westen, die EU, sollte auch nur den geringsten Zweifel daran bestehen, dass diese nichts mit Rechtsradikalen zu tun haben, ja, dass die EU das unterstützt. Nein, noch schlimmer ist, durch den Druck der Medien, der Massenmedien, scheinen sogar Parteien wie die Grüne oder die Linken einzuknicken, ja, und wollen hier total verkennen, dass eben hier eben es nicht alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Jetzt haben wir eine schöne neue ukrainische Regierung, ja, und alle erkennen die an und wunderbar, sondern dass da eben die Menschen in der Ukraine auch zu einem großen Teil sehr sehr viel Angst haben davor, dass die diese Nationalisten bereits kennen. Und diese Leute rufen nach Hilfe von auf der anderen Seite. Und die andere Seite ist eben Russland. Aber schlimmer noch, wie hier dann eben antirussische Ressentiments bedient werden. Das scheint auch in der Bevölkerung gut anzukommen. Ja, ich bin mir also bewusst, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung den Kurs der Amerikaner unterstützt. Aber nicht, weil sie darüber die richtigen Informationen besitzen und deswegen eine richtige Entscheidung treffen können, sondern weil sie, weil eben die 50 Jahre Gehirnwäsche der Amerikaner plus eben noch jetzt diese falsche Berichterstattung in unseren Massenmedien eben auf Früchte tragen, ja, und dann eben auch eine Meinung prägen können, eine Meinung bilden können. Ja, von Augenzeugen wird auch berichtet, dass der Umsturz auf dem Maidan dort auch kräftig angeschürt wurde von etwa 50 US-amerikanischen Personen und auch 20 bis 30 Deutschen, die dort aktiv agiert haben. Die Amerikaner sollen da eben besonders aktiv gewesen sein in dieser Gruppierung, die eben auch hier gewaltsame Aktionen angezettelt haben, provoziert haben. Wer schon mal bei einer Demo war, der oder einer größeren Demo, die eben potenzielle Gefahren bietet, umzuschlagen in Gewalttätigkeiten, der weiß, wie einfach das gehen kann. Ja. Ruckzuck, da mischen sich nur ein paar brutale Schläger unter die friedlichen Demonstranten, fangen an, Steine zu schmeißen und ruckzuck kann die Situation eskalieren. Dann schlägt nämlich die Polizei zu und dann schlagen die selbst die friedlichen Demonstranten, die eigentlich nicht vorhatten, gewalttätig zu werden, die schlagen dann mit dazu. Und wie immer sind dann die radikalen Kräfte die, die letztendlich die Führung da übernehmen, und so scheint es auch hier passiert zu sein. Gut, wie gesagt, ich kann das nicht in allen Einzelheiten beleuchten. Ich kann aber auf jeden Fall empfehlen, hier in diesem Fall sich nicht auf die westlichen Medien zu verlassen und hier auch andere Medien mit heranzuziehen, andere Informationen aus anderen Staaten mit heranzuziehen und dann sich vielleicht da, wie immer es sich empfiehlt, da eine Meinung zu bilden, wenn man eben nur zwei Pole hat. Ja, das heißt, einer auf der einen Seite und anderer auf der anderen Seite, dann liegt die Wahrheit wohl irgendwo dazwischen. Ja, manchmal sieht die Unvernunft, das hat auch Google gemerkt, denn die GEMA hat gegen YouTube gesiegt, tatsächlich vor Gericht. Die Sperrtafeln müssen weg, was war der Hintergrund? Und zwar, YouTube hat ja schon seit vielen Jahren, also seit fast 5 Jahren, hier diese Sperrtafeln, wenn man zum Beispiel ein Video aufruft, das eben in Deutschland nicht angesehen werden kann, wegen der GEMA, oft, aber nicht immer. Ja. Und dann kommt eben diese Tafel, und das war der GEMA natürlich ein Dorn im Auge. Und da haben die dagegen geklagt und haben jetzt tatsächlich auch Recht bekommen. Laut dem Richterspruch muss eben jetzt die Tafel ist die Tafel eben unvollständig beziehungsweise irreführend und muss entfernt werden. Und ja, was das genau heißt, weiß man nicht. Ob jetzt nur der Name GEMA rausgestrichen werden muss oder wie das auch anders gemacht werden kann oder ob jetzt die gesamte Tafel weg muss, was man dann einzeigen soll, weiß man nicht. Und klickt man drauf und passiert einfach gar nichts oder wie? Ich weiß es nicht. Halte ich für äußerst unsinnig. Ja, also ich verstehe das noch nicht so ganz, wie das hier dann gemanagt wird. Allerdings war, ist auch, so wie es hier auch im Google Watch Blog steht, das ist also korrekt, dass eben diese Tafeln oftmals auch angezeigt werden, wenn eben die GEMA nicht dahinter steht, ja, sondern durch andere Copyright-Probleme oder andere Probleme, sogar die mit Copyright eigentlich nichts zu tun haben, ein Video gesperrt ist, dann kommt eben auch oft diese Tafel. Und da muss man natürlich auch sagen, vielleicht hätte da YouTube etwas besser aufpassen sollen, wann denn diese GEMA-Tafel eingeblendet wird und wann eine neutrale Tafel eingeblendet wird. Mir selbst ist es ja auch passiert, dass ein Video, das ich hochgeladen habe, gesperrt wurde, weil eine Firma ein Copyright hier verletzt sah, was nicht gestimmt hatte, denn das hat sich da auch ein Musikstück gehandelt, das war nämlich schon einer Creative Commons License. Das habe ich dann moniert und nach sage und schreibe etwa 3,5 Wochen ist das Video dann wieder freigeschaltet worden. Und das ging nur deswegen, weil ich ihn mit dem Komponisten, mit dem Macher von diesem Song, von diesem Lied in Kontakt gestanden habe und ihn persönlich auch darüber informiert habe, was auf YouTube gerade da los ist. Und er ist dann selbst gegen den Rechteverwerter vorgegangen und hat eben da erwirkt, dass er das wieder zurückzieht und die YouTube-Videos eben wieder freigibt und dann auch nicht mehr danach nach diesen Songs sucht. Und da war auch dann ein GEMA Sperrvermerk, obwohl das überhaupt nichts mit der GEMA zu tun hatte. Ja, also man muss da schon sagen, das ist nicht optimal gelöst. Von daher kann man vielleicht den Richterspruch verstehen, warum der gemacht wurde. Dass aber der Ansatz an sich falsch ist, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren, denn schließlich muss man auch, sofern es denn auch stimmt bei diesen Videos, wo es stimmt, auch doch sagen dürfen, wem man das zu verdanken hat. Ich finde, das müsste erlaubt sein. Das Gericht sieht es offenbar anders. Und deswegen werden wir sehen. YouTube oder Google kann natürlich hier weiter in Revision gehen. Nur, ich muss ganz klar sagen, dass mittlerweile die Stimmung da auf YouTube umschlägt. Bisher war ja immer die GEMA der Buhmann. Ja? Und mittlerweile schlägt diese Stimmung um und es scheint mehr und mehr eben Google unter Druck zu geraten, jetzt hier aktiv zu werden. Man kann es auch verstehen, denn wie gesagt, fast 5 Jahre geht dieser Kindergartenstreit schon. Man darf natürlich nicht darüber hinwegsehen, dass es da um viel, viel Geld geht, sowohl für die GEMA als auch für Google. Und auch für Google wäre das natürlich dann ein Einknicken, ein Beleg dafür, dass man sich noch auf ganz andere Kosten gefasst machen muss. Und das wäre natürlich auch nicht gut für weitere geplante Geschäfte. Ja? Da geht's natürlich um Geld, klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Nutzer irgendwann mal die Schnauze voll haben und sagen, hier, ich möchte das Video sehen, vor allem wenn es dann andere Anbieter gibt, die das eben hinkriegen. Das war auch das, was mich aufgeregt hat mit dem Google Music All Access. Mittlerweile gibt es das auch in Deutschland, aber auch das hat es sehr lange gedauert und dann kam eben, nachdem eben die viele Benutzer, darunter auch ich, eben wutentbrannt jetzt Google da ständig auf die Nerven gegangen sind, dann hat es eben geheißen, ja, die Lizenz Lizenzverhandlungen. Ja, pfeif auf die Lizenzverhandlungen. Google ist eine Riesenfirma und wenn eine kleine Firma wie dieser, ja, das seit Jahren hinbekommt mit den Lizenzverhandlungen, dann sollte es auch Google hinbekommen. Irgendwann interessiert es eben den Nutzer nicht mehr, warum etwas nicht zustande kommt, sondern nur noch, dass es eben nicht zustande gekommen ist. Ja, und die Leute wollen eben bei uns auch die Musikvideos sehen und basta. Ja. Der Stefan Keuschel hat allerdings noch ein bisschen Humor an den Tag gelegt und zwar, oder was heißt, der Dennis Horn war das eigentlich, ja, auf Google Plus, aber der Stefan Keuschel von Google Deutschland hat es eben auf Google Plus eben geteilt, ja, und da hat gesagt, nach dem Erfolg der GEMA am Landgericht München hat YouTube seine Sperrtafeln überarbeitet, natürlich lustig gemeint, ja, nicht wirklich. Leider ist dieses Video in Deutschland nicht verfügbar, da es Musik enthalten könnte, für die die erforderlichen Musikrechte nicht eingeräumt wurden. Von wem dürfen wir nach einem Prozess gegen die GEMA nicht sagen? Das tut uns leid. Ja, könnte man das rechtlich machen, wäre eine Sache, aber letztendlich ist das natürlich, mutet es eben natürlich schon kindergartenmäßig an, das muss man schon sagen. Ne? Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass hier Google noch Einspruch, sofern möglich, einlegen wird gegen dieses Urteil, denn das würde natürlich auch einen Rattenschwanz hinterherziehen, auch für andere Anbieter. Ja, Facebook hat ja WhatsApp gekauft und meint damit eben jetzt in Zukunft sehr erfolgreich agieren zu können auf dem Messaging-Markt. Das wird auch wahrscheinlich erstmal so stattfinden, also kurzfristig und mittelfristig wird es sicher schon Erfolg werden für YouTube. Ob das langfristig dann so bleiben wird, das ist eine, die große Frage und da würde ich auch sagen, nein. Ja, Facebook hat auch einiges schon in den Sand gesetzt, zum Beispiel den E-Mail-Dienst. Facebook hat ja einen E-Mail-Dienst angeboten und hat damals auch ziemlich rigoros zum Beispiel Kontakte mit Gmail-Adressen automatisch geändert auf die Facebook-Adresse von den Kontakten, sofern die einen Facebook-Account haben und zwar auch auf den Android-Handys. Das war natürlich da auch sehr großes Ärgernis für die Nutzer. Vielleicht war das auch der Grund, warum eben Facebook jetzt seinen E-Mail-Dienst also oder dass eben Facebook jetzt offiziell mit seinem E-Mail-Dienst gescheitert ist. Facebook schläfert jetzt laut Heise seinen E-Mail-Dienst ein, weil eben Facebook at facebook.com kaum genutzt wurde. Ja, und nun will sich eben Facebook auf anderes konzentrieren. Ja. Ja, auch ich war eher sauer, ich wollte das überhaupt nicht haben, ja, eine E-Mail-Adresse automatisch auf einmal zu bekommen von Facebook, also das fand ich nicht ganz prickelnd, ja, und entsprechend war das dann auch, habe ich das auch natürlich nie benutzt und alles abgeschaltet, was ging. Mittlerweile habe ich auch kein Facebook mehr, wie ihr vielleicht schon wisst, das habe ich ja schon, glaube ich, mehrfach gesagt, mein Account ist jetzt schon seit geraumer Zeit gelöscht und ich habe auch nicht vor, wieder einen neuen Account zu machen. Ja. Und deswegen ja wurde eben jetzt hier Facebook dieser Facebook-Dienst, dieser E-Mail-Dienst eingestellt, beziehungsweise wird in den Ruhestand gehen, wie es so schön heißt. ja. Das heißt tatsächlich also, dass alle E-Mails an eine Facebook-Adresse weitergeleitet werden an die E-Mail-Adresse, die mit der man sich an auf dem Social Network angemeldet hatte. Ja, und seinen eigenen Dienst, also sie haben keine Server mehr und wird nichts mehr gemacht, nur noch eine Weiterleitung dann eben zu den richtigen E-Mail-Adressen der Benutzer. Amazon Prime, das war eine ganz interessante Geschichte. Das habe ich erst so 2 Tage, bevor das eingeführt wurde, erfahren, als ich mal wieder auf der Amazon-Seite gesurft bin und wollte mal einfach mal wieder gucken. Auf einmal sehe ich da das Banner, ja, das im Prime Instant Video, das also früher also Law Film Video on Demand mal geheißen hat oder war, weiß nicht, ob das immer noch gibt jetzt da separat. Das wurde jetzt für alle Kunden mit der Prime-Mitgliedschaft, ja, freigeschaltet. Und somit hat man unbegrenzt Filmauswahl von 12 Filmen und Serien auch, ja. Oh, sind ein paar sehr interessante Sachen drin. Ich habe schon 2 Filme davon geschaut und ja, ich muss sagen, interessant, dass es eben gemacht wird. In dem Zeitraum, in dem man jetzt seine Prime-Mitgliedschaft hat, ja, der wird also nichts vom Preis geändert. Danach allerdings wird die Prime-Mitgliedschaft keine 29 Euro im Jahr mehr kosten bei Amazon, sondern 49 Euro im Jahr. Ja, aber dann auch eben dieses beinhalten, übrigens Studenten zahlen nur 15 Euro im Jahr bisher und nach der Umstellung jetzt 24 Euro im Jahr. Also die Studenten haben da schon ein besseres Schnäppchen gemacht, muss man ganz klar sagen. Ja. Dennoch eine Preiserhöhung bleibt eine Preiserhöhung und ich weiß nicht, inwiefern da Amazon jetzt sicher ist, dass die Leute nach dem Ende ihrer Abrechnungszeitraum dann auch tatsächlich wieder dieses nutzen, jetzt sage und schreibe für normale Nutzer 20 Euro mehr im Monat, Entschuldigung, im Jahr. Es ist alles im Jahr natürlich. Die Studenten zahlen auch 15, zahlen dann auch 24 Euro im Jahr. Ja. Es ist nicht so viel, das muss man sagen. Für das, dass man jetzt quasi da einen Dienst mit drin hat. Aber dennoch wird es doch einige Leute geben, denke ich, die eben nicht damit einverstanden sind, die eben das Streaming überhaupt gar nicht nutzen wollen. Ja? Weil sie keine Zeit haben oder weil es ihnen nicht gefällt, das Angebot oder sonst irgendwas. Aber trotzdem noch kostenlos eben Pakete haben wollen, weil sie eben öfters mal bei Amazon was bestellen, auch Kleinigkeiten und dafür keine Versandkosten bezahlen wollen. Ja? Also das ist noch die Frage, inwiefern da ja, inwiefern sich das noch auswirkt. Für Amazon wird es auf jeden Fall lohnen. Für die Leute, die eben das nutzen, da haben sie eben 49 Euro im Jahr. Lawfilm ist übrigens ja auch eine Amazon-Firma, ja. Und vielleicht gibt es dann auch ein paar Leute, die sagen, na, ich will schon, ich habe schon so viele einzelne Pakete im Jahr, die unter 20 Euro liegen oder eben normalerweise Versandkosten kosten und mit Amazon Prime muss ich dafür nichts zahlen und kriege die Pakete auch noch schneller geliefert als andere Kunden ohne Prime. Und da muss ich schon sagen, vielleicht lassen es dann ein paar Leute trotzdem, auch wenn sie den Streaming-Service nicht nutzen. Und ich denke, für Amazon rechnet sich das auf jeden Fall, wenn nämlich die Leute dann eben das nicht machen, dann müssen sie eben Versandkosten zahlen. Und ich habe mich sowieso schon gefragt, wie, ob das für Amazon tatsächlich lohnend ist, ja. Ich meine, für 29 Euro hat man bisher dieses Amazon Prime bekommen und konnte sich dann, ja, was weiß ich, ein Kabel für 1,50 Euro bestellen oder ein USB-Stick für 4 Euro, 5 Euro und das wurde einzeln verschickt, versendet, ja, ohne dass man auch nur einen Cent an Versandkosten gezahlt hat, ja. Ja, und wenn jetzt jemand das 10-mal macht, also 10-mal kleine Sachen, man hat es ja sogar aktiv angeboten bekommen, mit dem One-Click-Order einfach klicken und schon kommt das Paket. Auch wenn man jetzt mehrere Sachen auf einmal bestellt, einfach nur ein paar Mal One-Click machen und da werden die Pakete sofort bei Verfügbarkeit verschickt. Auch wenn das heißt, dass zum Beispiel dann, wenn man 10 Artikel bestellen, kommen auf einmal 5 Pakete. 5 einzelne Pakete. Und Amazon muss immer die Versandkosten tragen. Ja. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn man etwas bestellt, wo heißt sofort lieferbar und das andere ist in 2 bis 3 Tagen lieferbar, ja, und wieder was anderes ist erst in 5 Tagen lieferbar. Ja, jetzt klickt man da 3-mal drauf, zack, und Amazon wartet dann eben nicht, bis alles vorrätig ist und schickt es dann raus, sondern die schicken sofort alles raus, sobald es verfügbar ist. Das eine geht also sofort raus, das andere in 2 bis 3 Tagen, das andere in 5 Tagen. Ja. Und dann zahlt eben Amazon im Prinzip 3-mal. Ich weiß nicht, da müssen bestimmt spezielle Verträge mit der Post existieren, mit DHL und so weiter, dass eben da nur Pauschalen abgerechnet werden oder so. Ansonsten würde sich das dann natürlich nicht lohnen. Da müsste Amazon immer drauf sein. Oder vielleicht ist das der Grund. Vielleicht sagt Amazon, ja, okay, wir brauchen, wenn da jetzt einige Leute oder viele Leute kündigen mit dem Amazon Prime, dann ist es uns auch recht, weil sich das nicht gelohnt hat für uns, ja, weil wir dann drauf gezahlt haben. Für die, die bleiben, die zahlen ja dann 49 Euro, dann rechnet sich schon wieder mehr. Ja, und mit den Streamingdiensten, na gut, da weiß ich jetzt auch nicht, wie da die Konditionen sind, die Amazon eben dann zahlen muss an die entsprechenden Filmfirmen. Gut. Bei Nintendo gibt es für die Wii und DS-Fans schlechte Nachrichten. Ja. Ich meine, ich war im ersten Moment war schockiert und habe gesagt, das können die doch nicht machen, das ist ja unglaublich. Aber da habe ich mal geguckt, wie alt die Nintendo Wii ist, die ich übrigens immer noch benutze oft. Ja, und auch der DS, wobei der wird nicht mehr groß benutzt, weil jetzt alles auf Android-Handys und Tablets läuft bei mir an Spielen. Aber im Mai, am 20. Mai, werden die meisten Online-Funktionen der Konsolen abgeschaltet. Das heißt zum Beispiel, Online-Mehrspieler-Modi können nicht mehr genutzt werden oder auch der Highscore-Vergleich. Ja. Das heißt zum Beispiel, Mario Kart Wii und etliche Pokémon-Titel für den DS sind eben da von betroffen, weil man nicht mehr online gehen kann mit diesen Spielen. Das ist schon ziemlich hart, würde ich sagen. Das gilt übrigens auch für die Spiele, wenn diese auf der Wii U genutzt werden. Also auch da zählt eben das Gleiche. Alle Wii-Spiele und DS-Spiele können nicht mehr online genutzt werden. Wii U und 3DS Spiele, speziell für diese Konsolen, das geht natürlich weiter, die wird noch unterstützt. Also wie gesagt, da werden einige sehr, sehr, ich kenne auch einige Hardcore Nintendo Wii Fans, die werden jetzt ziemlich sauer sein. Gut, ich werde es jetzt nicht wirklich so arg vermissen, aber schade finde ich es doch, wenn ich mal wieder Mario Kart Wii zocken will mit einem Kumpel, dann wird das nicht mehr gehen online. Schade. Nun ja, da muss man wohl damit leben, denn wie gesagt, als ich gesehen habe, wie alt die Konsole denn tatsächlich schon ist, dann muss man ja auch sagen, okay, irgendwann wird halt die Unterstützung eingestellt. Und das schreibt einer übrigens bei heißen Kommentaren, und das, liebe Kinder, nennt man Cloud-Dienst. Nein, das nennt man nicht Cloud-Dienst, das nennt man einfach Server-Dienste. Ja? Und wenn man online geht, dann braucht man einen Server-Dienst. Und wenn es dann eben die Firma keinen Server-Dienst mehr zur Verfügung stellt, dann geht es eben nicht mehr. So ist das. Ja, das ist also ganz normal. Ja? So, dann habe ich noch eine Meldung. GCHQ, sagen wir mal, das NSA-Äquivalent in Großbritannien, ja, erschnüffelt auch Nacktbilder von Yahoo-Nutzern. Naja, ich weiß nicht, ob ich das sehen will, aber auf jeden Fall sind eben durch diese Schnüffeleien, die der GCHQ auch offen zugibt, ja, Briten sehen das offenbar nicht ein bisschen gelassener, ja, werden halt auch immer wieder Bilder von Yahoo-Usern, die sich irgendwie nackt fotografieren und die Bilder dann irgendwie speichern oder irgendwas verschicken an andere Leute, ja, tauchen da auf. Zwar werden da Systeme eingesetzt, die Bilder aussortieren, aber es passiert immer wieder, dass eben die Mitarbeiter da diese Bilder sehen. Ja. Wunderbar. Ich meine, ein bisschen Freude müssen ja die Mitarbeiter auch haben. Oder, naja, ich weiß nicht, ich habe schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Bilder sehen will. Ja, also, ich weiß nicht von allen. also Yahoo ist natürlich empört, hatte auch so im Guardian gegenüber erklärt, dass man also davon nichts wusste. Und wenn die Berichte wahr sind, dann wäre das komplett inakzeptabel. Ja, und man rufe erneut Regierungen auf, ja, diese Überwachungsgesetze eben zu überarbeiten. Naja, was soll ich dazu sagen, ne? Also es nimmt schon groteske Formen an, ich benutze das Wort gerne heute und das mit gutem Grund, ja. Genau wie das andere, hier die nächste Meldung, Widerspruch, ja, gegen die Datenweitergabe beim Einwohnermeldeamt, kann jeder Bürger machen und sollte übrigens auch jeder Bürger machen, meiner Meinung nach, denn wer weiß denn schon, was da alles möglich ist. In der Tat ist es so, haltet euch fest, dass viele Leute das Recht haben, ja, Daten abzufragen bei den Einwohnermeldeämtern. Beispielsweise sind es Behörden, Inkassounternehmen, Adressbuchverlage, öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, Parteien und auch Privatpersonen. Das heißt, der Nachbar, den man gut kennt, ja, der darf auch einen bei dem Einwohnermeldeamt abfragen und Daten verlangen, ja. Und die werden ihm ausgeliefert, also sie werden ihm gegeben. Es ist unglaublich, das wusste ich auch bis jetzt nicht. Ja. Und da muss man ganz klar sagen, da muss man das, muss man also ein vorgefertigter Brief hier, also bei dem Link ist ein so ein Musterexemplar verfügbar, so ein Musterbrief gibt's da, den muss man nur ausfüllen und dann eben zum Einwohnermeldeamt schicken. Ja, zu dem entsprechenden und dann wird eben hier keine Auskunft mehr gegeben an beispielsweise Parteien, Bürgerinitiativen, Adressbuchverlage oder zu Direktwerbung. Ja. Die Auskünfte sind zwar noch einigermaßen überschaubar, vor Zunahme, Anschrift, Doktorgrad, in manchen Fällen auch Staatsangehörigkeit oder Familienstand, trotzdem ist es ziemlich heftig. Und zusätzlich gibt es übrigens noch andere Informationen, wenn man glaubhaft machen kann, dass man ein berechtigtes Interesse daran hat, also beispielsweise, wenn ein Gläubiger eben da Auskunft haben möchte, ja. Und das ist schon ziemlich heftig, ja, finde ich. Unglaublich. So, was haben wir noch? Ja, genau. Haha. Battlefield 4 Second Assault meldet sich zum Dienst. Das beliebte Online-Shooter hat jetzt eine weitere Erweiterung, ja, nach China Rising. Jetzt eben Second Assault. Und da gibt's neue Maps. Halt, wie neue Maps? Nein, keine neuen Maps. Und zwar alte Maps, die bekannt sind aus Battlefield 3. Ja, deswegen auch Second Assault. Unter anderem dabei ist zum Beispiel die Operation Metro, die Kaspische Grenze. Und Golf von Oman und Operation Firestorm. Ja, diese Maps sind da dann verfügbar. Es gibt auch wieder ein paar neue Waffen speziell für diese Maps dann. Und ja, ich habe sie selbst nicht angespielt. Warum? Weil ich kein Premium-Member bin bei Battlefield 4. Konsequent lehne ich das natürlich ab, weil ich habe das Spiel schon gekauft und will ich nicht nochmal für eine Premium-Mitgliedschaft bezahlen. Das ist ja wohl lachhaft. Deswegen muss ich aber auch ein bisschen länger warten, ne, bis ich an Second Assault herankomme, bis ich mir das also kaufen darf. Ja, tatsächlich, ihr habt richtig gehört. Nur Premium-Mitglieder können das jetzt schon kaufen. Die anderen müssen noch warten, bis sie weiter Geld ausgeben dürfen. Ja, sehr lustig. Aber ja, ich habe ja schon mal gesagt, das Spiel ist so verflucht schön und gut. Da nimmt man auch sowas in Kauf und auch die vielen Bugs, die dauernden Abstürze und so weiter. Wobei das auch eine Meldung wert ist. Letzte Woche kam ein Update, da wurden zumindest mal bei mir die Abstürze auf ein Minimum verringert. Ich habe seitdem nur einen Absturz gehabt. Vorher zwischen dem Update und dem letzten und dem vorletzten Update, also am Tag mindestens 4 bis 5 Mal abgestürzt. Und jetzt ist seit das Update raus ist, also schon ein paar Tage, ist nur ein einziges Mal abgestürzt das Spiel. Also das bedeutet, da wurde schon was gemacht. Ich habe auch weniger Bugs, der sogenannte Gunner-Bug tritt bei mir nicht mehr auf. Das heißt, ich fange die Runde an, gehe in ein Fahrzeug und kann dann nicht mehr schießen, also als Gunner, als Mitfahrer praktisch. Da sehe ich kein Fadenkreuz. Ja. Das haben viele gehabt, dieses Problem. Und auch das ist jetzt behoben. Das habe ich seitdem auch nicht mehr gehabt. Also es hat sich schon ein bisschen was getan. Ja, wir wollen schon auch mal ein bisschen Lob anbringen. Trotzdem ist noch vor allem, was der Netcode eben anbetrifft, das sehr weit verbreitet. Das Gejammer über den Netcode. Ist schon ziemlich heftig, aber in der Tat ist es so, dass es immer noch vorkommt. Meistens habe ich das Gefühl, nachdem man ein paar Mal den Server gewechselt hat, dass, also da ist das Spiel, das abläuft, ist schon fast anders als das Spiel, was man dann sieht. Ja, das hat auch nichts mit Lags oder so zu tun, auch wenn es manchmal so anmutet. Ja, aber ich habe es ja schon mal erwähnt, da ist man, da sieht man einen Gegner, geht hinter eine Deckung. Und dann merkt man, dass man erschossen wurde, ja, obwohl man schon längst in der Deckung liegt, weil der hat es tatsächlich vorher schon gemacht, als man aus der Deckung raus war, ja, hat geschossen. Das heißt, er ist derjenige, der sieht es dann ganz normal, alles klar, wunderbar. Aber ich sehe was anderes, ich bin hinter der Deckung, ja, und da hat man eben das Gefühl, er wird durch die Wände schießen oder so, ja, das stimmt aber eben nicht. Sondern da hat wieder der Netcode zugeschlagen. Andersrum ist es natürlich auch so, da steht auf einmal einer vor einem, ja, und da hält man dann drauf und der reagiert überhaupt nicht, weil er einen noch gar nicht sieht. Ja, also der steht da noch gar nicht so richtig. Ja, und wenn er mich dann sieht, dann ist schon vorbei. Also immer je nachdem, wie das für einen läuft dann gerade, ja, ist es manchmal negativ oder positiv, aber da muss DICE unbedingt was machen. Dein Netcode ist wirklich grottenübelst und das frustriert sehr. Ja, das muss man schon sagen, das frustriert sehr. Man will schon sehen, was abläuft. Und wenn man einen guten Kampf eben hat mit jemand, ja, und auch wenn man dann verliert, dann ist es okay, ja, aber dann muss man es sehen, wie alles abläuft und nachvollziehen können, ja. Aber wenn es dann eben durch Netcode entschieden wird, das Spiel, das ist dann nicht mehr gut. Ja. Gut, ja, zum Schluss noch was Lustiges, ja, aber ich habe ja schon immer gesagt, Hacker sind cool, ja. Ich fand es auch immer schlimm, wie der Begriff Hacker über die Jahre von positiv ins negativ abgewandert ist. Also ein Hacker sind für mich immer noch Leute, die Sicherheitslücken suchen und dann ethisch korrekt darüber die Öffentlichkeit bzw. den Betreiber informieren. Ja? Oder die eben auch einen Code-Hacker, ja, ein Problem haben beispielsweise und das dann pfiffig und findig austüfteln, ja, um ein Problem zu lösen, auf mehr oder minder unkonventionelle Art und Weise, aber sehr effektiv, ja. Hacker sind die besten Coder. und deswegen, Hacker sind cool. Ja, Hacker sind cool. Und heutzutage sagt man dann zu allen möglichen mittlerweile bei Battlefield, um da anzuschließen, ja, bei Battlefield heißen, die Cheater werden auch immer Hacker genannt jetzt. Hacker. Ja. Das ist, als ob das eine Beleidigung ist, ja. Also bei mir ist es immer noch ein Cheater, jemand, der einen Bug ausnutzt im Spiel, um eben sich Vorteile zu verschaffen. Das ist bei mir ein Cheater. Ja. Und genau die auch Kopierschütze entfernen und Programme illegal vertreiben, das sind Cracker. Ja. Das ist noch aus meiner Zeit. Ja. Da hat man das noch korrekt unterschieden. Cracker. Und das sind keine Hacker. Ja. Und die, wo sich Bankdaten besorgen, ja, oder eben aus E-Mails versuchen, ja mit speziellen Programmen Passwörter abzuschöpfen, das sind Phisher, ja, mit PH geschrieben. Und auch keine Hacker. Aber mittlerweile heißt alles, was negativ ist, ja, ist ein Hacker. Ja, dann brauchen wir also so ein neues Feindbild, ne? Aber Hacker sind cool. Deswegen gibt es ja auch den Film Hackers. Ja, und wer diesen Film kennt, wird diesen Witz hier verstehen. Bei xkcd.com slash lead, ja, bitte in Elite-Schrift schreiben, slash, und dann findet ihr eben das Comic, ich habe es natürlich auch verlinkt, ja, und da gibt es einen direkten Bezug zu dem Film Hackers und bitte, ich habe so gelacht. Ja. Ich glaube, wenn man den Film nicht kennt, dann wird man den Witz wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen, ja, was daran cool sein könnte. Und deswegen, wenn ihr den Film nicht kennt, erst einen Film anschauen. Der Film heißt tatsächlich Hackers. Ja, Hackers. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt in Deutschland, weil der wurde nach und nach, also immer weiter vom Markt genommen, weil das nicht mehr der anscheinend der, die Terminologie nicht mehr übereinstimmt mit dem, was der Film darstellt. Da wird nämlich der Hacker als sehr guter positiv dargestellt, ja, und die Bösen sind die anderen, ja, in dem Fall ein Konzernchef. Und das scheint eben jetzt gar nicht mehr so gut anzukommen. Das scheinen die Leute nicht mehr zu verstehen, sondern der Motto, was? Wie? Verstehe ich nicht. Also ich habe jetzt so mal meinen großen Online-Händler geguckt, da gibt's noch. Aber bitte nicht die eine CD bestellen. Da wird nämlich eine CD neu angeboten für 159 Euro. Ich wusste gar nicht, dass der Film jetzt schon so viel wert ist. UK Import 14,49. Und es gibt noch die Hackers 1899 DVD, ja genau. Schaut mal, vielleicht findet ihr es noch auf dem Krabbeltisch oder sonst irgendwo oder ja, ich weiß auch nicht, wie ihr da noch rankommen könnt. Also der Film Hackers ist auch schwierig zu finden im Internet, wenn man Hackers eingibt, kommt alles Mögliche, aber nicht der Film. Und dann könnt ihr hier den kleinen Comicstrip mal durchlesen und wenn euch dann nicht Kugel verlachen, dann weiß ich auch nicht. Okay, das war's wieder für heute von der Rios Wochensicht. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen habt, dann nur her damit unter Google Plus Rios Wochensicht eingeben und schon findet ihr die Seite dazu. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@znetcast.com, rio@znetcast.com oder ihr schreibt mir auf Twitter. Bitte beachtet, dass ich Twitter nur selten kontrolliere. Direct Messages werde ich überhaupt nicht angucken. Also bitte, wenn ihr persönliche Sachen habt, bitte nur an rio@znetcast.com schicken. Ansonsten offizielle Sachen zu der Sendung, Fragen oder irgendwas, die könnt ihr auch auf Twitter stellen. Da tue ich sie dann auch gern beantworten. Und der Account ist einfach @rio. Ja, also einfach nur Rio. Tatsächlich, ja, als ganz früher Twitter-Nutzer einen super Account bekommen. Vielleicht werde ich deswegen auch immer zugespammt, weil die meinen Account haben wollen. Ne? Aber wie auch immer, dort könnt ihr mich erreichen und ja, Mailadresse habe ich schon gesagt. Und damit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!